Ja, vielen Dank, Lukas. Erstmal für die Einladung. Ist es jetzt besser? Hallo, check. Ja, da muss ich mal so vorbeischieren, das sieht man schon mal rum. Okay, jetzt wird es schwierig. Es war letzte Woche schon, da ist das Mikro immer so ab. Ja, das war vorher auch schon, das war von da oben. Genau. Okay, dann probieren wir es jetzt einfach mal so. Ihr könnt ja Bescheid sagen, falls es ein Problem gibt, hören, dann ist akustisch so müssen wir nochmal versuchen, das anders zu machen. Ja, auf jeden Fall erstmal vielen Dank, Lukas und Markus, für die Einladung und Einführung. Ich hätte natürlich sehr gerne was beigetragen für das Heft, ich glaube, das hätte das gut, wenn man was anderem. So war tatsächlich ein Zufall, dass ich in dem Moment gerade anderweitig angefragt wurde für einen Text und den dann auch geschrieben habe. Wie gesagt, der ist in diesem Buch drin, das jetzt auch erst kürzlich erschienen ist. Wer Interesse hat, ist mit oben auch mit den Büchern zu verkaufen, wie die Bücher eben auch. Genau. Ja, es gibt durchaus Bezüge zu Gegenstandsbroschüre, also der Text hätte auf eine Art auch gut reingepasst. Er ist ein bisschen breiter aufgezogen als mein Vortrag jetzt, insofern hätte das dann auch nur zum Teil gestimmt, aber das wird sich dann im weiteren Bild auch nochmal zeigen. Genau, also ich habe Aufsatz darin geschrieben, der den Titel trägt Polizeisoldat des Himmels über revolutionäre Moral und die Negation des individuellen Glücksanspruchs. Genau, das ist im Prinzip auch das Thema, um das es heute gehen soll. Und ja, also mindestens indirekt haben einige der Sachen, wie es da geht, auch mit dem Thema Dichtung des 19. Jahrhunderts eben zu tun und dem Verhältnis zur Revolution. In der Folge werde ich eben einige der Gedanken vorstellen, die sich auf Georg Büchmanns Theaterstück Dantons Tod von 1835 beziehen. Es wird in dem Vortrag weniger um Büchner als Person und um sein Gesamtwerk gehen, also weniger sozusagen, der Dichter wird jetzt weniger als Person hier oder als Künstlerpersonen thematisiert werden. Ich konzentriere mich also auf dieses Drama von Dantons Tod. Ich werde jetzt trotzdem vielleicht vorab noch ein paar Worte zu Büchner sagen, weil ich nicht genau weiß, wie gut er euch bekannt ist. Also einige biografische Eckdaten, die vielleicht nicht entscheidend, aber doch ganz interessant sind für das, was dann kommt. Also Büchner wurde 1813 geboren und zählt heute fragelos zu den Klassikern der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert. Doch kommt ihm, würde ich sagen, eine gewisse Außenseiterrolle zu. Was die äußeren Umstände betrifft, liegt es daran, dass er bereits 1837 mit nur 23 Jahren verstarb und zwar ohne als Dichter nennenswerte Erfolge gehabt zu haben. Also eigentlich kannte ihn wirklich niemand. Und erst im Jahr 1879 begann sich das dann zu ändern, als der österreichische Schriftsteller Karl Emil Franzos eine Sammlung der Werke vor allem aus dem Nachlass herausgab. Und damit wurde Büchner eigentlich erst entdeckt. Und mir ist dann vorher noch eingefallen, dass es von Adorno, also Theoretiker Adorno, einen sehr schönen Satz gibt über Büchner, den habe ich jetzt nicht mehr zitieren können, aber sinngemäß sagt er darin, dass Büchner eigentlich so einer der Fälle ist, der sehr interessant ist, weil er darauf schließen lässt, wie viel sozusagen in der kulturellen Überlieferung eigentlich verloren geht. Also so Fälle, wo Menschen schlichtweg einfach untergehen aus irgendwelchen Gründen, sie sterben jung, sie werden vergessen, sie sterben mittellos. Bei Büchner wurde zum Glück dann sozusagen das Werk dann doch nochmal entdeckt und kam ins Tageslicht. Und entfaltet dann innerhalb weniger Jahrzehnte auch eine sehr große Wirkung tatsächlich in der deutschsprachigen Literatur. Vor allem Beginn des 20. Jahrhunderts beeinflusste es Dichter wie Franz Kafka oder Bertolt Brecht. Ich würde sagen, bei Brecht sind die Spuren dieses Einflusses sehr deutlich. Und zwar sowohl in der Sprache als auch in bestimmten Motiven, die in dessen Dramen immer wiederkehren. Das ist, würde ich sagen, wenig überraschend. Und es wird sich im Gegenstand meines Vortrags auch gleich nochmal zeigen, warum. Zum Hintergrund vielleicht nur noch dies. Büchner war politisch aktiv während des sogenannten Vormärz. Das ist die Epoche vor der missglückten deutschen Revolution von 1848. Also in dieser Revolution, nur mal ganz grob, versuchte das deutsche Bürgertum politische Freiheiten zu erschreiten. Vor allem aber kämpfte es dafür, dass das in feudale Kleinstaaten zersplitterte Deutschland vereinigt werden sollte. Das hat dann alles nicht funktioniert, wurde dann niederkartätscht mit viel Gewalt. Gleichzeitig ist diese Bewegung auch recht problematisch, also zum Teil auch recht unappetitlich, war eben deutsch-national, wie sich schon die Anzeige dadurch, dass die Einheit das große Thema war, und oft auch antisemitisch. Deshalb würde ich sagen, Münchner Büchner verbindet mit der Bewegung jetzt nur bedingt was, das ist ein anderes Thema nochmal. Er wird allerdings trotzdem immer so ein bisschen in diese Vorgeschichte reingezählt. Sein politischer Radikalismus, und das zeigt sich eben auch in seinen literarischen, vielleicht gerade in seinen literarischen Texten, würde ich sagen, trug eben antibürgerliche und durchaus auch sozialrevolutionäre Züge. Und am bekanntesten in diesem Zusammenhang, das will ich noch erwähnen, eine von Büchner verfasste Flugschrift, der sogenannte Hessische Landbote. Und darin wird eben die pauperisierte Landbevölkerung zur Revolution aufgerufen. Daraus stammt auch die berühmte, vielleicht bestimmt allen bekannte, von diversen Transparenten und so weiter, Parole: Friede in den Hütten, Krieg in den Palästen, die dann immer wieder gern missbraucht wird und gebraucht wird. Büchner ruft darin dann auch zum Sturz des Adels und des Feudalismus auf. Und gleichzeitig aber, zumindest kann man das auch so lesen, kritisiert er darin auch schon das aufstrebende liberale Bürgertum als eben die ökonomisch besitzende Klasse. Also wendet sich sozusagen die noch herrschende feudale Klasse, aber eben auch schon gegen das Bürgertum. Büchner musste daraufhin, nachdem diese Schrift verteilt wurde, ins Exil gehen und starb dann eben relativ schnell danach in Zürich. Ja, das sollte vielleicht ungefähr reichen, um ein ungefähres Bild des Dichters vor Augen zu haben. Also insgesamt ist das Werk sehr eng, also sehr schmal. Das ist das Gesamtwerk hier in einem Band, also im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, Zeitgenossen Goethe oder so, in den vielen Meter. Das ist alles, was übrig blieb in den 23 Jahren, und trotzdem sind es, wie gesagt, ist er vom Rang, steht er da nicht groß zurück, würde ich sagen. Ich komme jetzt zu meinen eigentlichen Ausführungen. In manchen Zitaten geht es um Münzen. Ihre Prägung wird durch den häufigen Gebrauch langsam abgeschliffen, bis am Ende gar kein Profil mehr zu erkennen ist. Durch ihren inflationären Einsatz verlieren solche Zitate jegliche Aussagekraft. Ihre vermeintliche Allgemeingültigkeit degradiert sie zum Ornament. Schließlich wirken sie nur noch wie ein schal gewordenes Bonmot. Es soll noch den drögesten Text etwas vom intellektuellen Glanz seines Verfassers spenden. Zweifellos gehört Karl Marx berühmte Eröffnung der Schrift Der 18. Primär des Louis Bonaparte ins Arsenal entsprechender Sätze. Ich zitiere: Hegel bemerkt irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen, das eine Mal als große Tragödie, das andere Mal als lumpige Farce. Zitat Ende. Marx prägte den Satz angesichts des Staatsstreichs von Louis Bonaparte im Jahr 1851. Der Satz, wenn die politische Karriere von dessen Onkel Napoleon, also der Napoleon, als die Tragödie, zu der sich der Putsch des Neffen wie eine Farce verhielte. Nun wurde dieser Satz vor allem von Marxisten à la Couleur beinahe zu Tode traktiert. Diesen Substanzverlust zum Trotz gibt es dennoch historische Konstellationen, auf die er ein Blitzlicht der Erkenntnis wirft. Das gilt auch für die bedeutendsten revolutionären Großereignisse der politischen Moderne in Europa. Die Rede ist natürlich von der Französischen Revolution und der russischen Oktoberrevolution. Allerdings trifft der Satz dabei nur etwas, wenn er umformuliert wird. Im Angesicht des Scheiterns beider Revolutionen an sich selbst gewinnt er erst dann wieder an Bedeutung, wenn er geradezu umgekehrt wird. Zur großen Tragödie der Terreur, das ist die Schreckensherrschaft der Jakobiner, in der Endphase der Französischen Revolution, also den 1790er Jahren, verhält sich der stalinistische große Terror der 1930er Jahre kaum wie eine lumpige Farce. Vielmehr erscheint er im historischen Vergleich als die totale Katastrophe. Kommunistische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts wie Arthur Koestler, Bertolt Brecht oder später Heiner Müller widmeten sich der literarischen Reflexion dieser Katastrophe. Und sie alle griffen dabei mehr oder minder ausdrücklich auf den Vergleich des stalinistischen mit dem jakobinischen Terror zurück. Was das Zitat von Marx also trotz der Umkehrung der Vorzeichen treffend beschreibt, das ist ein Phänomen, das man auch als Präfiguration bezeichnen könnte. Ein früheres historisches Großereignis wird zur Folie, vor der ein späteres beschrieben, erklärt und begriffen werden kann. Unter Umständen kann das so weit gehen, dass der Eindruck entsteht, es sei ein zeitenüberbrückender Wiederholungszwang am Werk. Marx hat das in der eben zitierten Schrift gerade mit Blick auf revolutionäre Ereignisse beschrieben. Ich zitiere nochmal Marx: Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, Aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirn der Lebenden. Und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich in die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu schaffen, gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise, beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf. Entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüm, um in dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit dieser erworbenen Sprache die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen. Zitat. Liest man in Werken wie Arthur Koestlers Roman Sonnenfinsternis, so greift dieser immer wieder auf die historische Präfiguration des großen Terrors in der Terror zurück. Darüber hinaus aber auch auf eine literarische Präfiguration, eben auf Georg Büchners Tragödie L'Enfant's Tod. So wurde für die literarischen Bearbeitungen des großen Terrors das Szenario des Revolutionstribunals zum Sinnbild. Zurückzuführen ist das zum einen auf die Schauprozesse der Jahre 1936 bis 1938, die sogenannten Moskauer Prozesse. Zum anderen aber bestimmt just dieses Szenario des Revolutionstribunals auch die Endzeit der Jakobinerherrschaft und damit auch Büchners Drama. Kurz zum historischen Hintergrund, zur Erklärung vielleicht. Die Moskauer Prozesse waren Schauprozesse gegen die alte Garde der KPdSU und gelten als der Höhepunkt der Säuberungsaktionen innerhalb der Partei, die Stalin durchführen ließ. Dabei wurde ein Großteil der ehemaligen Parteieliten ermordet oder deportiert. Hauptangeklagte in Abwesenheit war Leo Trotzki, der in Exil war bereits. Und Koestlers Roman Sonnenfinsternis, der im Jahr 1940 entstanden ist, ist eben eine fiktive Fallstudie. Also angelehnt an die historischen Ereignisse wird die Geschichte der Inhaftierung, der Verhöre und des Prozesses gegen den alten Parteikader der KPdSU erzählt. In der Folge soll es nun weniger um die historiografische Frage gehen, inwiefern die Politik der Jakobiner tatsächlich historisches Vorbild für die der Bolschewiki war. Auch ein systematischer Vergleich beider, etwa anhand der jeweiligen literarischen Bearbeitungen, kann hier aus Zeitgründen nicht gegeben werden. Also wen es interessiert, in meinem Textbuch lese ich genau das so ein bisschen, also dann literarische Reaktionen sowohl auf den jakobinischen Terror als auch den stalinistischen zu vergleichen oder zusammenzufüllen. Ich möchte mich daher auf Büchners Drama konzentrieren. Darin möchte ich zeigen, wird ein sehr grundsätzliches Problem aller revolutionären Politik verhandelt. Die Rede ist von dem realen Konflikt zwischen den Anforderungen einer revolutionären Moral und den individuellen Glücksstreben. Dabei können die moralischen Forderungen das Glücksstreben der einzelnen Individuen nicht nur behindern, sondern es radikal in Frage stellen. Das Drama liefert also auch im Hinblick auf diesen Konflikt eine Art von Präfiguration. Dieses Problem wird in D'Antons Tod gleichsam prototypisch behandelt und kehrt dann auch in den entsprechenden literarischen Reaktionen auf den Stalinismus wieder. Vor allem im Werk von Arthur Koestler. Auf dessen Roman Sonnenfinsternis werde ich in der Folge auch schlagartig immer mal eingehen. Also ich glaube eigentlich vor Anfang mal. Was jetzt unter revolutionärer Moral und Tugend genau zu verstehen ist, also in diesem Begriff, den ich jetzt relativ selbstverständlich erstmal verwendet habe, und zwar auch gerade im Unterschied zu anderen bürgerlichen Moralkonzeptionen, kann ich hier jetzt vorab nicht ausführlich erklären. Es sollte sich aber im Weiteren erschließen. Nur so viel vielleicht vorab. Es geht um Prinzipien, die politisches Handeln anleiten und zugleich legitimieren sollen. Also um eine politische Moral, die das Anliegen der Revolution vertritt. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Verhältnis von Zwecken und Mitteln zu. Der Frage also, rechtfertigt der Zweck den Einsatz aller, also unter Umständen auch gewaltvoller Mittel? Aber kommen wir jetzt endlich zu Dantons Tod. Das Stück ist eine fiktionale Verarbeitung der realen Ereignisse des Frühjahrs 1794. Es spielt während des Höhepunkts der Terror. Täglich werden Menschen aus allen erdenklichen Gründen kontrrevolutionäre Umtriebe verdächtigen. Sie werden verhaftet, im Schnellverfahren von Revolutionstribunalen verurteilt und auf der Guillotine hingerichtet. Dabei entbrennt ein Machtkampf zwischen den zwei Fraktionen der Jakobiner, der führenden und herrschenden Partei der Revolutionsregierung. Auf der einen Seite entstehen Jakobiner und Maximilien Robespierre, auf der anderen die um Georges Danton. Beide geraten in Streit darüber, wie die Revolution zum endlichen Erfolg zu führen ist. Ob durch Fortführung und Verschärfung des Terrors, wie Robespierre fordert, oder durch ein Umdenken, wie Danton's vertritt. Schließlich führt dieser Konflikt zu Danton's Inhaftierung, zum Prozess und zur Hinrichtung von ihm und seinen Anhängern. In Büchern als Inszenierung der Ereignisse entbrennt der Streit zwischen dem als tugendhaft dargestellten Robespierre und dem als hedonistisch gestalteten Danton. Der politische Konflikt zwischen den beiden Fraktionen dreht sich um die Frage nach dem weiteren Schicksal der Revolution. Beide Seiten betrachten sie als unvollendet. Robespierre dekretiert, dass in der Tugend die Kraft der Republik liege. Für deren konsequente Durchsetzung soll der Schrecken sorgen. Die Waffe, mit der sich die Republik gegen ihre zahllosen inneren und die äußeren Feinde zu wehren habe. Robespierres Vorstellung der zu errichtenden politischen Ordnung orientiert sich also an einer abstrakten Tugendidee. Ihre Realisierung soll alles politische Handeln dienen. Dagegen sieht Danton die Notwendigkeit des systematischen Tötens und der jakobinischen Diktatur nicht länger ein. Er hält die Gefahr, die von den verbleibenden Feinden der Revolution ausgeht, für gering. Für ihn ist es vielmehr an der Zeit, die Revolution zu ihrem eigentlichen Ziel zu führen. Eine politische Ordnung zu etablieren, in der das Glück der lebendigen, realen Menschen zu verwirklichen ist. In der konkreten Situation heißt das zunächst vor allem, den grassierenden Hunger zu bekämpfen, anstatt immer neue Gewaltexzesse zu veranstalten. Ich sage jetzt erstmal noch ein bisschen mehr zur Position, die Robespierre vertritt. Robespierre verkörpert bei Büchern einen bestimmten Typus von Revolutionär. Danton nennt ihn einmal das Dogma der Revolution. Seine Einschätzung der unfertigen Revolution bringt Robespierre in einem Streitgespräch mit Danton zum Ausdruck. Ich zitiere: Die gute Gesellschaft ist noch nicht tot. Die gesunde Volkskraft muss sich an die Stelle dieser nach allen Richtungen abgekitzelten Klasse setzen. Das Laster muss bestraft werden, die Tugend muss durch den Schrecken herrschen. Zitat Ende. Die Konsequenz dieser Einschätzung ist eine Politik, die mit Hilfe des Terrors der Guillotine vollstreckt wird. Robespierre versteht sie als den Despotismus der Freiheit gegen die Tyrannei. Das hatte ich, glaube ich, auch als Vortrag gegeben heute Abend. Also der Despotismus der Freiheit gegen die Tyrannei. Dabei erstreckt sich dieser Despotismus durchaus auch auf den Revolutionär selbst. Er steht vor einer schweren Aufgabe. Durch seine reine, tugendhafte Liebe zum Volk und der Revolution fühlt er sich berufen, Sünde auf sich zu nehmen. Camus, ein Freund Dantons, bezeichnet Robespierre in einem Schrieb einmal als den Blutmessias. Als Robespierre das Papier zugespielt bekommt, nimmt er diese Rolle ausdrücklich an. Ich zitiere nochmal. Jawohl, Blutmessias, der opfert und nicht geopfert wird. Er, also Jesus, hat sie mit seinem Blut erlöst und ich erlöse sie mit ihrem eigenen. Er hat sie sündigen gemacht und ich nehme die Sünde auf mich. Er hatte die Wollust des Schmerzes und ich habe die Qual des Henkers. Zitat Ende. In dieser recht eigenwilligen Interpretation des Messias, der andere opfert statt sich selbst, artikuliert sich das Selbstverständnis des robespierrischen Revolutionärs. Er verkörpert die Figur eines selbstlosen und opferungswilligen Heiligen und Erlösers. Eben diese Figur wird dann zum Vorbild auch des bolschewistischen Revolutionärs. Die folgende Passage, die Köstlers Roman Sonnenfinsternis entstammt, könnte auch aus dem Munde des büchnerischen Robespierres bestammen, würde ich behaupten. Köstler lässt einen alten Revolutionsveteranen das Bild des idealen Revolutionärs beschreiben. Ich zitiere: Seine Kälte und Unbarmherzigkeit zur Menschheit entspringt einer Art von mathematischer Barmherzigkeit. Er ist verdammt, stets das zu tun, was er am meisten verabscheut. Zum Schlechter zu werden, damit das Schlachten aufhöre. Die Lämmer zu opfern, damit keine Lämmer mehr geopfert werden. Das Volk mit Knuten zu peitschen, damit es lerne, sich nicht mehr peitschen zu lassen. Seinem Gewissen zu entsagen, im Namen eines höheren Gewissens. Und den Hass der Menschheit zu ernten, weil er die Menschheit liebt, mit einer abstrakten und geometrischen Liebe. Zitat Ende. Es ist beinahe unheimlich. All die darin aufgeführten Eigenschaften finden sich in Büchners Robespierre präfiguriert. Dem ausgehungerten Volk, das er liebt wie ein überstrenger Vater seine Sprösslinge, gilt er als der asketische und unbestechliche, der Tugendhafte. Also dieser Titel war tatsächlich der reale Titel von Obsidian, also dem das Volk ihn sozusagen verliehen hat. Im Namen seines höheren Gewissens, das er letztlich als reines empfindet, vollstreckt er das Grauen an den Feinden der Freiheit. Das Zweckbündnis von moralischer Haltung und gewalttätiger Praxis beschreibt Robespierre als ein notwendiges. Ich zitiere nochmal: Der Schrecken ist ein Ausfluss der Tugend. Er ist nichts anderes als die schnelle, strenge und unbeugsame Gerechtigkeit. Zitat Ende. Mit dieser Argumentation stellt sich Robespierre in eine bestimmte moralphilosophische Tradition. Sie wird häufig als jesuitische Moral bezeichnet und findet in dem folgenden Satz ihren verdichteten Ausdruck, den ihr alle kennt: Der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck ist hier die Vollendung der Revolution, also eine Herrschaft der Tugend. Das Mittel ist der rücksichtslose Kampf gegen ihre Feinde, also der Schrecken. In Robespierres Darstellung resultiert das Mittel geradezu zwangsläufig aus dem Zweck, ist wie gesagt sein Ausfluss. Ja, es ist die Gerechtigkeit selbst. Über die Frage nach der Angemessenheit dieser Mittel entscheidet hier also kein überzeitliches Prinzip, wie etwa das Gebot, du sollst nicht töten. Vielmehr gelten diejenigen Mittel als gerechtfertigt, die der aktiven Verfolgung des Ziels, ja also der Revolution, dienen. Leo Trotzki, der die Bolschewiki ausdrücklich auch in diese Tradition stellt, erörtert das gerade an jenem Tötungsverbot, also dem biblischen Tötungsverbot. Es sei von dem moralischen Prinzip der Heiligkeit des Menschenlebens motiviert. Nun lehnt er dieses Prinzip aber auch nicht ab. Im Gegenteil begreift Trotzki die Bolschewiki sogar als dessen Advokaten. Nur, dass das etwa im Befreiungskampf folgende praktische Konsequenz haben kann. Ich zitiere Trotzki: Da um die Erhaltung des Menschenlebens mit der Waffe in der Hand gekämpft werden muss, so führt das zur Vernichtung von Menschenleben. Zitat Ende. Mit Blick auf diese aktivistische Orientierung bezeichnet man diese Konzeption von Moral auch als Verantwortungsethik. Sie nimmt die Verantwortung für das eigene Handeln wie für die praktische Umsetzung der moralischen Grundsätze in die Hand. Sie stellt damit den Gegenentwurf zur sogenannten Gesinnungsethik dar. Diese beruft sich auf überzeitliche, abstrakte Moralprinzipien, die eben um keinen Preis verletzt werden dürfen. Befolgt man diese konsequent, so schränken sie folglich den Spielraum des Handelns ein oder verhindern es ganz. Berühmtes Beispiel hierfür wäre der kategorische Imperativ oder die Moralphilosophie von Immanuel Kant insgesamt. Die quietistischen Konsequenzen einer solchen Auffassung macht Kant nun am Beispiel des Lügens sogar selbst deutlich. Man dürfe nicht einmal dann lügen, wenn es zur Rettung eines Menschenlebens verhilft. Also das nur, um zu illustrieren, wie sozusagen die gegensätzlichen Konzeptionen funktionieren. Dann komme ich nochmal zu Danton's Position. Statt sich wie Robespierre der blinden Konsequenz einer terroristischen Politik zu überlassen, reflektiert Danton das mitunter blutige revolutionäre Handeln, auch das eigene. Also nochmal kurz zum Verständnis: Wenn ich von Robespierre und Danton hier rede, dann meine ich natürlich immer die literarischen Gestalten von Büchner. Und in wenigen Fällen, wo ich die echten historischen Personen meine, da sage ich es dazu, also nochmal, dass keine Verwirrung entsteht. Also nochmal vorne. Statt wie sich Robespierre der blinden Konsequenz einer terroristischen Politik zu überlassen, reflektiert Danton das mitunter blutige revolutionäre Handeln, auch das eigene. Und er kommt zu der ernüchternden Einsicht. Ich zitiere: Wir haben nicht die Revolution, sondern die Revolution hat uns gemacht. Zitat Ende. Es ist dieses Innehalten, der Versuch, Mittel und Zwecke miteinander abzuwägen, der Danton zu folgendem Schluss kommen lässt. Nochmal Zitat: Es wurde ein Fehler gemacht, wie wir geschaffen wurden. Es fehlt uns etwas. Ich habe keinen Namen dafür. Zitat Ende. Hier wird bereits deutlich: Zwischen der Robespierre'schen Selbsterhebung zum Blutmessias und der dank Danton'schen Selbstreflexion liegen Welten. Während jene mit reinem Gewissen Zepter und Schwert schwingt, fragt diese nach dem Recht dazu. Entsprechend scharf attackiert Danton die Selbststilisierung zum ebenso heiligen wie unbarmherzigen Revolutionär. Robespierre maße sich an, den Polizeisoldaten des Himmels zu spielen. In einem Streitgespräch, das seiner Verhaftung vorausgeht und in dem er sich sprichwörtlich um Kopf und Kragen redet, bringt Danton das zur Sprache. nochmal Zitat, mit deiner Tugend, Robespierre. Du hast kein Geld genommen, du hast keine Schulden gemacht, du hast bei keinem Weibe geschlafen, du hast immer einen anständigen Rock getragen und dich nie betrunken. Robespierre, du bist empörend rechtschaffen. Ich würde mich schämen, 30 Jahre lang mit der nämlichen Moralphysiognomie zwischen Himmel und Erde herumzulaufen, bloß um des Elenden vom Liebes willen, andere schlechter zu finden als mich. Ist denn nichts in dir, was dir nicht manchmal ganz leise heimlich sagte, du lügst, du lügst? Zitat Ende. Mit Werf führt Danton seinen Angriff auf die Scheinheiligkeit und Anmaßung des Tugendhaften. Doch führt er dabei gerade nicht jene eben erwähnten absoluten Moralprinzipien gegen die revolutionäre Moral ins Feld. Er hält dieser nicht die hehren Grundsätze von jener entgegen und bemängelt deren Verletzung. Seine Kritik ist viel radikaler. Danton lehnt das moralische Gegensatzpaar von Tugend und Laster nämlich ganz grundsätzlich ab. Er weigert sich, die Frage nach der Tugendhaftigkeit des politischen Handelns zur maßgeblichen zu erklären. Es gelte vielmehr einzusehen, dass jeder Mensch schlicht seiner Natur gemäß handle. Zitat, er tut, was ihm wohl tut. Zitat Ende. Mit dieser Wendung entzieht Danton dem Terror jegliche moralische Legitimation. Er dient nur den Interessen der Volonté générale, also eines selbst abstrakten Allgemeinwohls, schert sich aber nicht um das konkrete Wohl der Einzelnen. So kommen die Gegensätze von Gesinnungs- und Verantwortungsethik letztlich überein. Beide appellieren an abstrakte Prinzipien, sehen von den besonderen Verhältnissen und vor allem von den Individuen dabei aber ab. Freilich mit gegensätzlichen Folgen. Einmal zieht man sich hinter die abstrakten Prinzipien zurück und das andere Mal werden sie zur politischen Legitimationsstrategie funktionalisiert. Danton dagegen fordert eine ganz andere Fassung des Problems, von dem die unfertige Revolution steht. Statt es als ein moralisches Problem anzusehen, das mit dem Terror dem Terror der Tugend begegnet werden kann, muss es ganz materialistisch als eines der mangelnden Versorgung der Einzelnen verstanden werden. Die Hungern und Mohren und Menschen vermag nur Brot satt zu machen, nicht das Blut am Messer der Guillotine. Neben dem politischen Problem der richtigen Fortführung der Revolution erscheint in Dantons Tod also die Frage nach der Legitimation revolutionären Handelns als entscheidende Konfliktlinie zwischen Robespierre und Danton. Worum geht es der revolutionären Politik? Um die Verwirklichung eines durch abstrakte Tugendideen bestimmten Allgemeinwohls oder um die kollektive Sicherung des Wohlergehens der Einzelnen, das die Voraussetzung ihres je individuellen Glücksstrebens ist. Damit macht Büchner die Frage nach der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer revolutionären Moral zum eigentlichen Streitpunkt seiner Figuren. In Büchners Drama wird diese Frage an dem Antagonismus, also dem Konflikt, von Tugend und Laster entwickelt. In der Folge möchte ich ein bisschen mehr zu diesem Antagonismus von Tugend und Laster sagen. Für Robespierre steht fest, dass die Vollendung der Revolution in erster Linie vor einem moralischen Problem steht. Sie warte vor allem vom lasterhaften Lebenswandel, der Verschwendung und dem Luxus Einzelner verhindert. Über das Laster warten die Feinde der Revolution bestimmt. Für diese stehen die übrig gebliebenen Aristokraten ebenso wie eine von diesen angeblich korrumpierte Clique von Bürgern. Robespierre nennt sie die Marquis und Grafen der Revolution und meint damit Danton und seine Freunde. Von ihnen, den inneren Feinden, sieht er die größte Gefahr für das Volk ausgehen. Den Versuch, die, Zitat, heiligsten Quellen seiner Kraft durch das Laster zu vergiften, bezeichnet er als den, Zitat, gefährlichsten und abscheulichsten Angriff auf die Freiheit. Zitat. Und Robespierre führt fort. Nochmal Zitat. In einer Republik ist es nicht nur ein moralisches, sondern auch ein politisches Verbrechen, was das Laster. Der Lasterhafte ist der politische Feind der Freiheit. Er ist ihr umso gefährlicher, je größer die Dienste sind, die er ihr scheinbar erwiesen. Also das spielt auf Danton an, der sozusagen der große Held der Revolution war. Der gefährlichste Bürger ist derjenige, welcher leichter ein Dutzend rote Mützen verbraucht, als eine gute Handlung vollbringt. Zitat Ende. Als ein solchermaßen erkannter Feind der Revolution, des Allgemeinwohls und des Volks macht sich der Lasterhafte des Hochverrats schuldig. Er ist daher mit aller Gewalt zu bestrafen. Dass auch beim historischen Jahren Robespierre, ich zitiere, politische und moralische Gegnerschaft in einem trüben Appell und das Volk miteinander verschwimmen, darauf hat Max Horkheimer in seiner Studie Egoismus und Freiheitsbewegung von 1936 hingewiesen. Horkheimer, dem es in dem Text um eine Genealogie faschistischer Herrschaftsformen geht, deutet darin den Wirkungsradius des Robespierre'schen Morals, Moral- und Politikverständnisses an. Kaum zufällig kristallisiert sich gerade im Nachgang der Französischen Revolution jene so folgenreiche ideologische Aufladung des Volksbegriffs heraus. So lassen sich an der hier dargestellten jakobinischen Verklärung des reinen und tugendhaften Volks und seines kollektiven Willens Fluchtlinien hin zu den politischen Ideologien der späteren Moderne erkennen. Letztlich sogar zum völkischen Denken. Das Drama entlarvt in geradezu ideologiekritischer Manier die dezisionistische Funktion der revolutionären Moral. Also es geht um die Frage, wer entscheidet wie darüber, inwiefern ein Mittel wirklich dem angestrebten Zweck dient. Die jakobinische Revolutionsregierung vollzieht durch Berufung auf den Gegensatz von Tugend und Laster eine Freund-Feind-Mischung. Das meint das dezisionistische Übrig. Vor dem Hintergrund der Konstruktion einer anhaltenden Bedrohung durch die willkürlich bestimmten Feinde der Revolution behält sich der Revolutionsregierung die Anordnung von politischen Maßnahmen vor. Diese gelten als notwendige und damit eben auch legitime Mittel. Dagegen wollen Danton und seine Freunde diesen revolutionären Ausnahmezustand beenden. An die Stelle einer Politik der Maßnahmen und Verordnungen der Revolutionsregierung sollen neue und verbindliche Staatsgrundsätze treten. Darin, so Erro, einer von Dantons Freunden, müsse, Zitat, das Recht an die Stelle der Pflicht, das Wohlbefinden an die der Tugend und die Notwehr an die der Strafe treten. Jeder muss sich geltend machen und seine Natur durchsetzen können. Er mag nun vernünftig oder unvernünftig, gebildet oder ungebildet, gut oder böse sein, das geht den Staat nichts an. Ja, alle sind Narren, es hat keiner das Recht, einem anderen seine eigentümliche Narrheit aufzudrängen. Doch nicht nur waren in Dantons Tod solche Forderungen nach individueller Freiheit und Entfaltung gegen das Regiment der Moral in Stellung gebracht. Das Stück ist doch weit raffinierter. Denn tatsächlich trifft Robespierres Beschreibung des lasterhaften Lebens auf Danton und die Seinen ein Stück weit zu. Sie durchzechen ihre Nächte mit Huren in den verlassenen Palais des gestürzten Adels. Enthusiastisch besingt Camille, Dantons Dichterfreund, das hedonistische Ideal dieser ganz anderen Revolution. Ich zitiere: Wir werden den Leuten, welche über die nackten Schultern der allerliebsten Sünderin Frankreich den Nonnenschleier werfen wollen, auf die Finger schlagen. Wir wollen nackte Götter, Bacchantinnen, olympische Spiele und von melodischen Lippen, ach, die gliederlösende, böse Liebe. Der göttliche Epikur und die Venus mit dem schönen Hintern müssen statt der heiligen Marat und Chalier die Türsteher der Republik werden. Zitat Ende. Also zur Erklärung des letzten Satzes noch kurz. Es werden hier der gemeinhin als Urvater des Hedonismus geltende griechische Philosoph Epikur und Venus, eben die antiken Göttin der Lust, die das Ideal von Schönheit verkörpert, angerufen. Sie sollen die selbststilisierten Heiligen wie Robespierre und die Revolution, das sind diese Maraten der Chalier, eben ersetzen. All diese von Robespierre als lasterhaft denunzierten Vorstellungen entspringen der Konsequenz einer materialistischen Argumentation. Ist doch die von Danton erhobene Forderung nach Brot und individueller Freiheit anstatt von Blut und verlogener Tugend nur eine erste, die ganz grundsätzliche. Ein ernstzunehmender Materialismus aber bescheidet sich nicht mit ihr. Weil rechts allein moralkritisch zu nehmen den Satz, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, bleibt er eben gerade nicht stehen. Materialismus hilft also mit dieser Forderung nur an, um dann Genuss, Lust und Glück für alle als das wahre Ziel der Revolution zu fordern. Damit soll aber kein neues, neues Moralprinzip installiert werden, etwa Genuss oder Glück. Ihnen ist eigen, dass sie sich immer nur vermittelt durch ein Individuum erfüllen. Sie eignen sich folglich nicht als allgemeine Prinzipien. Noch einmal in den Worten Eros ist sich die materialistische Forderung wie folgt. Zitat: Jeder muss auf seine Art genießen können, jedoch so, dass keiner auf Unkosten eines anderen genießen oder ihn in seinem eigentümlichen Genuss stören darf. Zitat Ende. Diese negative Formulierung erteilt dem Vorrang eines jeglichen allgemeinen Moralprinzips gegenüber den individuellen Bedürfnissen eine Absage, ohne dabei deren gegeneinander rücksichtslose Durchsetzung zu legitimieren. Es ist nun die entscheidende Wolte des Stücks, dass Danton die Seien selbst nach bestem Wissen und Gewissen den Genuss frönen. Weil sie ihre Lust nicht verleugnen, ziehen sie freilich den Hass der darbenden Massen auf sich. Die wenigen schon hier und jetzt Genießenden sind den vielen, die stets auf bessere Zeiten vertröstet werden, verdächtig. An einer der großartigsten Stellen des Dramas bekennt Lacroix, ein weiterer Freund Dantons, Zitat: Wir sind lasterhaft, wie Robespierre sagt, das heißt, wir genießen. Und das Volk ist tugendhaft, das heißt, es genießt nicht. Weil ihm die Arbeit die Genussorgane stumpf macht, es besäuft sich nicht, weil es kein Geld hat, und es geht nicht ins Bordell, weil es nach Käse und Hering aus dem Hals stinkt und die Mädel davor einen Ekel haben. Zitat Ende. Und Büchners fast ein Jahrhundert vor der Psychoanalyse erfundener Danton aber wieder darauf, Zitat: Es, also das Volk, hasst die Genießenden wie ein Animo, die Männer. Zitat Ende. An anderer Stelle schildert Büchner eindrücklich, wie sich dieser Hass im Terror des Mobs entlädt. Durch Berufung auf die Moral setzt der Mob sich ins Recht. Unter der Devise totgeschlagen werden dann wahllos Huren, Freier, Flaneure, Literaten, Schnupftuchbesitzer und andere vermeintlich Dekadente angegriffen. So sieht ein aufgebrachter Bürger zwar ein, dass sein Leben Mord durch Arbeit ist, wie er sagt, doch er macht dafür den nächstbesten Aristokraten verantwortlich und will ihn an einer Laterne aufknüpfen. Der hinzukommende Robespierre verteidigt zwar das von ihm repräsentierte Gewaltmonopol, allerdings lobt er zugleich den unbändigen Volkswillen für seine Tugendhaftigkeit und Tatkraft. Also hier ist auch ganz interessant zu sehen, dass da eigentlich schon so ein Stück weit so diese auch im Faschismus dann sehr entscheidende Konstellation von Freigabe und Repressiver sozusagen offen, also Freigabe sozusagen für sogenannte spontane Mob-Aktionen und gleichzeitig aber auch repressive Ordnung charakteristisch ist, die auch sich nicht so richtig berechnen lässt. Durchweg weiß Robespierre, solches Ressentiment gegen die wirklich oder nur vermeintlich Glücklicheren zu instrumentalisieren. Gegen die Freigabe von Eros und Geist gleichermaßen weiß er die verdrängten und böse gewordenen Sehnsüchte nach dem Verweigerten zu mobilisieren. Danton und seine Anhänger wirft er vor, dass sie Umgang mit Huren pflegen, schöne Kleider tragen und guten Wein trinken. Solch hedonistischer Lebenswandel wird ihnen ebenso zu belegen für ihre Lasterhaftigkeit, wie dass sie Einfälle haben, schön geistern und in ihren Reden einen guten Ton pflegen, der ihnen vorwirft. So zeichnet Büchners Stück im Geiste eines hedonistischen Materialismus an diesen Lastern aber das Bild unverstellten Glücks. Im Dienste des Strebens nach dem Glück erhebt es gerade Einspruch gegen jedes repressive Moralprinzip. Das wirkt nun bis in die Sprache hinein. Es macht die bis dato unerhörte Modernität Büchners aus, dass die Lust nicht gereinigt, der Sex nicht als hoch sublimierte dargestellt wird. Die vermeintlich schmutzige und niedere Lust kommt als solche ebenso zur Sprache wie der Ekel und der Gestank, die an der Armut kleben. Es wird in den Dramenbüchern insgesamt eifrig Gossensprache gesprochen und das Szenario mit moralisch höchst fragwürdigen Gestalten bevölkert. In Dantons Tod sind das vor allem eben immer wieder die Huren, denen das Begehren der hedonistischen Revolutionäre gilt. Neben der Ästhetisierung einer drastischen Sprache, die diese dennoch nicht sublimiert und schön schläft, nimmt Büchner damit zahllose, einschlägige Bordell-, Strich- und Straßenszenen aus den Dramen Brechts vorweg. Inmitten der tiefsten politischen Reaktion verfasst, ist Dantons Tod ein moralisches Skandalon. Wie ein fremder Himmelskörper schlägt es in die deutsch-idealistische Welt der protestantischen Verzichtethiken seiner Zeitgenossen ein. Doch gilt sein materialistischer Einspruch eben nicht nur solchen Moralvorstellungen, sondern auch der revolutionären Moral. Dass passive Gesinnungsethik und aktivistische Verantwortungsethik eines Geistes Kind sind, weil sie beide den Verzicht auf die individuellen Glücksansprüche zugunsten eines absoluten Prinzips predigen, das macht eine genuin moralkritische Einsicht des Dramas aus. Und auch hier scheint eine unheimliche Präfiguration vorzuliegen. 100 Jahre, bevor die perfiden Anforderungen zur Selbstkritik den Alltag der kommunistischen Parteien dominieren sollten, leider tun sie das ja in linken Kreisen nur noch, und da soll Brecht in seinem Lehrstück die Maßnahme, das revolutionäre Subjekt selbst und Fremdopfer glorifizieren sollte, skandalisiert Büchners Drama jeden Opferkult. Es ist bemerkenswert, in welcher Emphase Büchner seinen Danton vor der besonderen Qualität der politischen Mordmaschinerie erschauern lässt. In Gefangenschaft sind dieser nach, ich zitiere, es ist mir, als wäre ich in ein Mühlwerk gefallen und die Glieder würden mir langsam systematisch von der kalten physischen Gewalt abgedreht, so mechanisch getötet zu werden. Zitat Ende. Es fällt von dieser Tragödie wahrlich ein Vorschein auf die Katastrophe der administrativen, bürokratisch organisierten Praxis der Liquidation im Stalinismus. Gegen die aus der Tugend begründete und vor allem moral einschlägige Apologie des Leidens, des Schmerzes und des Todes erklärt der Materialismus diese zum Skandal. Ihre Abschaffung ist die Ultima Ratio, also das letzte Ziel aller Revolution. Nicht als ungewollte Heroen einer sich selbst überdauernden Sache gehen die Dantonisten aufs Schafott, ganz im Gegenteil, wissen sie am Ende nur noch, dass es, Zitat, so elend ist, dass sterben müssen. Im Sterben wie im Leiden des Einzelnen wird kein politischer Auftrag erfüllt und es liegt kein höherer Sinn darin. Diese Einsicht legt Büchner dem britischen Philosophen und amerikanischen Freiheitskämpfer Thomas Paine in den Mund, der selbst im französischen Revolutionsgefängnis gelandet ist. Auf die Frage, warum leide ich, findet er keine Antwort, weil sich darauf keine Antwort finden lässt. Diese Tatsache wird für Paine zum Fels des Atheismus, wie er das nennt, an dem das einzelne menschliche Bewusstsein gekettet bleibt. Ich zitiere nochmal, das leiseste Zucken des Schmerzes und rege es sich nur in einem Atom, macht einen Riss in der Schöpfung von oben bis unten. Zitat Ende. An den Fels der Einsicht in den Skandal des Leidens bleibt auch materialistische Moralkritik gekettet. Ich komme langsam zum Ende. Die revolutionäre Moral hat in ihren verschiedenen historischen Varianten stets das Opfer des Einzelnen für das Ganze gepriesen. Sie hat an ihn appelliert, für die gute Sache letztlich noch das zu tun, was er am meisten verabscheut. Gegen solches konzessionsübergreifendes Pfaffengeschwätz von Selbstaufopferung und Pflicht findet sich nirgendwo ein eindringlicherer Protest als in Oscar Wildes Essay »Der Sozialismus und die Seele des Menschen«. Der, Zitat, heillose, übertriebene Altruismus, den die Moralprediger aller Couleur im Einzelnen abverlangen, ist dabei nicht nur wirkungslos im Angesicht von systematisch produzierter Armut. Er verlängert diese noch, weil er den apologetischen Kultus des Leidens, wie Wild das nennt, begründet. Diesen Kultus entlarvt Wild als die pervertierte Selbstverwirklichung aller Philister auf der Suche nach dem guten Gewissen inmitten der schlechten Wirklichkeit. Wer von der hohen Warte moralische Integrität aus das Leiden, die Arbeit und die Armut zu Tugenden verklärt, verschlimmert das Übel, dem er Abhilfe zu schaffen meint. An Büchners Robespierre lässt sich ablesen, dass dieser Kultus des Leidens von der revolutionären Moral gerade nicht aufgegeben wird. Ganz im Gegenteil, kommt er, so könnte man sagen, im revolutionären Opferkult erst so richtig zu sich. Wilde wendet sich gegen jeden Versuch, die Menschen zum Guten zu zwingen. Durch sein gewaltvolles, zwanghaftes, muss dieser nämlich selbst notwendig ins Gegenteil zum Bösen ausschlagen. Und wie Büchner vorführt, so sieht auch Wilde, dass der Verklärung des Leidens immer noch die Verdammung des Genusses hinzutreten muss. Dagegen fordert auch Wilde eine amoralische, und das heißt eine materialistische Formulierung des Problems. Entbehrung und nicht Sünde müssen skandalisiert werden. Das erste Ziel ist nicht eine tugendhafte politische Ordnung, sondern der Aufbau einer Gesellschaft auf einer Grundlage, die die Armut unmöglich macht, wie Wilde es ausdrückt. die Befreiung von der, nochmal Zitat, unerbittlichen, unvernünftigen und entwürdigen Tyrannei der Not ist die ökonomische Zielvorstellung des Sozialismus, wie er überall erschwebt. Sie ist jedoch, und das ist ganz wichtig, kein Selbstzweck. Sie müsse uns auch, so fährt Wald fort, Zitat, von der schmutzigen Notwendigkeit für andere zu leben, befreien. Also von dem, was alle Moral gerade verlangt. Das Individuum soll sich, zitiere nochmal, unter vollkommenen Zuständen ausleben und seine Zwecke selbstbestimmt setzen können. Der Mensch wäre dann in Morton Wilds endlich einmal, und noch einmal ein Zitat, nicht verwundet oder zerbissen oder verkrüppelt oder in ewiger Gefahr. Zitat Ende. Mit dieser negativen Bestimmung nimmt Wilde die materiellen Voraussetzungen, die eine neue und wahre Individualität ermöglichen würden. Wie diese sich gestalten würde, muss notwendig offen bleiben. Eine wahre Selbstverwirklichung wäre ein präzedenzloser Prozess. Bezogen auf den Konflikt, den wir in Danton's Tod durchgespielt haben, bedeutet das, jene negativ gefasste Freiheit von Zwang, Gefahr und Angst würde der moralischen Selbstverleugnung der Lust ein Ende setzen. Aber auch der Selbstverleugnung des Geistes. Aber auch die Selbstverleugnung des Geistes käme an den Blick. Beides zusammen würde die Glücksfähigkeit der Menschen erst herstellen. Dabei würden nicht nur Sinnlichkeit und somatische Lust freigegeben, sondern die Sinne würden selbst kultiviert. Genau für diesen Zusammenhang von Lust und Geist stehen bei Büchner ja Danton und Freunde. Es ist diese Allianz von freigelassener Lust und nicht gegängelten Denken, die alle Herrschaft das Fürchten lehrt. Deshalb geifert die Tugend in Gestalt eines Robespierre sowohl gegen die sexuellen, kulinarischen und ästhetischen, als auch gegen die geistigen Genüsse seiner Gegner. Auch negativ gewendet, also für die Moralkritik, ist die Allianz von Lust und Geist der Bezugsrahmen. Für Wilde geht alles Denken, das diesen Namen verdient, nicht in einer reinen Geistestätigkeit auf. Vielmehr ist es untrennbar von dem Ekel vor allem physischen Elend. Darin treffen sich Wildes Essay und das Drama. Statt Verzicht, Arbeit und Leiden zu Tugenden zu adeln und im Einzelnen so erträglich zu machen, zeigen sie diese als das, was sie sind. Das gilt im Umkehrschluss aber auch für die Lust. Deshalb wandern Ekel und Lust bei Büchern in die Sprache. Und auch Wilde kennt nur ekelhaftes Elend und völlig entwürdigende Armut, während er das Ideal der Freude, Lust und Schönheit zum Zweck der menschlichen Befreiung erhebt. Zitat Wilde: Muße, nicht Arbeit, ist das Ziel des Menschen. Und Wilde, also wenn er sozusagen dieses Ideal der Freude, Lust und Schönheit verfolgt, dann stellt er in diesem Aufsatz eben auch ganz explizit die Forderung her, dass doch alle Philosophen und Künstler sein sollen, wie du das dann im Zusammenhang mit Rambaud auch erwähnt hast. Allerdings würde ich dann auch mal, im Blick auf was das Marcus noch eingewendet hatte, dann sagen, dass er sich darunter ganz bestimmt nicht das vorstellt, wie das heute realisiert ist, also dass sozusagen sich eigentlich jeder und jede nur noch als Künstler begreift und vielleicht sogar auch begreifen muss, weil die gewisse künstlerische Kreativität zur wichtigsten kapitalistischen Produktivkraft geworden ist. Also er hat da sozusagen eine andere und viel natürlich klassischere Begriff des Künstlers. Die Antwort auf die moralphilosophische Grundfrage nach dem richtigen Leben findet sich demnach nicht im Reich der Moral. Sie muss, wie Büchner aus Danton und Oscar Wilde es gleichermaßen tun, vielmehr zu einer praktischen, einer politischen Frage umformuliert werden. Die Frage nach dem gesellschaftlichen Stand von Freiheit und der davon bedingten Realisierbarkeit von Glück. Diese lassen sich nur am Wohle des Einzelnen ermessen. In der philosophischen Tradition wie in der politischen Praxis wurde dieses Glücksproblem aber immer wieder zu einem Moralproblem umgedeutet. Damit wurde es verdrängt. Freilich ist die Moral dabei nicht eine letzte Ursache. Ohnehin werden der revolutionären Moral zu fragen, was ihre gesellschaftlichen oder politischen Funktionen sind. So zeigt Horkheimer an Figuren wie Robespierre die, Zitat, Bedeutung der bürgerlichen Tugend als Herrschaftsmittel. In dem zitierten Text aus den 1930ern diskutiert er auch mit Blick auf den Stalinismus die Funktion, die sie in den, Zitat, totalitären Staaten der Gegenwart erfüllt. Dies kann hier nicht weiter ausgeführt werden. Allerdings möchte ich wenigstens betonen, dass man das Pfaffengeschwätz der Moralapostel, dass man dem Pfaffengeschwätz der Moralapostel schon deshalb misstrauen muss, weil es einem ungeglaubten Glauben entspringt. Gerade die Allianz von Tugend und Terror, ob im Jakobinertum oder im Stalinismus, belegt die instrumentelle Funktion der Moral für die Durchsetzung nackter Herrschaft. Überall zu Beginn des Jahrhunderts der politischen Katastrophen mit frappierender Weitsicht erkannt hat, spielt gerade die Moralisierung einem autoritären Sozialismus in die Arme, der als Zitat Industriekasernensystem und Zitat wirtschaftliche Tyrannis jegliche Freiheit kassiert. Also es ist wirklich frappierend, wie Weil das beschreibt, ungefähr 30 Jahre bevor es dann Realität wird. Oder 20. Doch sollte die praktische Bedeutung der revolutionären Moral nicht unterschätzt werden. Sie ist nicht einfach ein hübsches Mäntelchen, das der politischen Gewalt übergeworfen wird, ohne dass dies Konsequenzen hätte. Es macht einen entscheidenden Unterschied, ob revolutionäre Gewalt als notwendiges Übel begriffen wird oder als moralischer Auftrag. Ob man wieder uns hoch nicht aus den Augen verliert, wann sie eben nicht notwendig ist, oder ob man sie wie Robespierre geradezu als Konsequenz einer Tugendidee und gar einer unterschiedslosen Menschenliebe versteht. Theodor Adorno hat darauf hingewiesen, dass Gewalt erst dann ganz böse wird, wenn sie im Dienste des Guten oder der Menschenliebe stehen soll und einen göttlichen oder welthistorischen Auftrag zu erfüllen meint. Die historischen Erfahrungen von Terror und großem Terror zeigen, dass moralisierte Gewalt nicht nur ganz böse wird, sondern auch kein Maß mehr kennt und kein Ende finden will. Gegen diese schlechte Unendlichkeit fragt in Büchners Drama Camille, Zitat nochmal: Wie lange soll die Menschheit in ewigem Hunger ihre eigenen Glieder fressen? Oder wie lange sollen wir Schiffbrüchige auf einem Wrack in unlöschbarem Durst einander das Blut aus den Adern saufen? Oder wie lange sollen wir Algebraisten im Fleisch beim Suchen nach dem unbekannten, ewig verweigerten X unsere Rechnungen mit zerfetzten Gliedern schreiben? Zitat Ende. Das Motiv dieser Frage, wie lange noch, zieht sich durch das gesamte Drama. Sie, also diese Frage, versucht dem blinden Weiterpreschen Einhalt zu gebieten und zu ermessen, wann die Gewalt endlich aufhört und das Bessere beginnt, um dessen Willen sie einmal entfesselt wurde. Am Ende fragt Danton in seiner Verteidigungsrede vor dem Nationalkonvent, Zitat, wie lange sollen die Fußstapfen der Freiheit Gräber sein? Also, wie lange noch? Die Katastrophe des Stalinismus hat die von der Tragödie der Terror aufgeworfene Frage noch einmal verschärft. Aber auch damit hat sie sich nicht erledigt. Anders formuliert lautet sie, wann hören die Tragödien der Vergangenheit auf, sich in den Katastrophen der Gegenwart zu wiederholen? Oder die Katastrophen der Vergangenheit und der Gegenwart in denen einer unbestimmten Zukunft? Auf diese Fragen wissen wir noch immer keine Antwort. So bleiben wir darauf zurückgeworfen, sie zu stellen, immer wieder neu. Vielen Dank.